بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit, sein auf unseren Propheten, und möge Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden sein mit seinen edlen Gefährten. Ihnen allen voran Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Allahumma amin. Wir, liebe Geschwister, machen heute inshallah ta'ala weiter mit dem Fiqhband 1, Reinheit. Wir sind stehen geblieben im Thema Wudu. Wir waren bei den Sunna-Teilen und haben dort über die Basmala letztes Mal gesprochen. Unsere letzte Thematik war, ob das Sagen von Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Sunnah oder Rukun ist. Darüber haben wir uns ausführlich unterhalten. Und heute möchten wir weitermachen beim Punkt 4722, wann man die Basmala ausspricht. Es ist Sunnah, die Basmala auszusprechen, sobald man die erste Sunnah-Handlung des Wudu durchführt, nämlich beim Waschen der Hände. Wer die Basmala als Wajib betrachtet, sagt, dass sie beim ersten Körperteil, dessen Waschung Wajib ist, gesprochen werden muss, das heißt beim Waschen der Hände nach dem Aufwachen. Ja, also spätestens. Das heißt, spätestens muss die Basmala, weil sie sagen ja, die Basmala ist Wajib, und dann muss sie vor der ersten Wajib-Handlung gesprochen werden, damit die Reihenfolge auch stimmt. Und die erste Wajib-Handlung beim Wudu ist das Waschen des Gesichtes. Ansonsten ist es beim Waschen der Hände Sunnah und erst Fard, wenn das Gesicht gewaschen wird, weil die Gesichtswaschung der erste Fard des Wudu ist. Wenn man Madmada und Istinshaq als Wajib angesehen werden, muss die Basmala vorher gesprochen werden. Das bedeutet also, wenn jemand der Meinung ist, wie manche Ulama, dass der das Ausspülen des Mundes und das Ausspülen der Nase eine Wajib-Handlung ist, dann müsste man noch, bevor man das Gesicht wäscht, die Basmala sprechen, sofern man die Basmala als Wajib betrachtet. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Wie verhält es sich an unreinen Orten? Das Aussprechen der Basmala ist manchmal problematisch, wenn man sich zum Beispiel an einem Ort aufhält, wo die Notdurft verrichtet wird. Denn auf einem Abort gedenkt man Allahs subhanahu wa ta'ala nicht. Das heißt, man gedenkt nicht seiner mit der Zunge. In diesem Fall kann die Basmala vor dem Betreten des Waschplatzes ausgesprochen werden. Der bevorzugten Ansicht folgend darf man die Basmala auch ganz weglassen. Das heißt, also, bevor man eine Toilette betritt, sagt man die Basmala vorher. Nach manchen Gelehrten spricht man sie am Waschbecken, denn das Waschbecken ist nicht der gleiche Ort wie der, an dem man die Notdurft verrichtet hat. Also in manchen Waschräumen ist ja, oder in der Regel ist ja in Waschräumen das Waschbecken nicht an der gleichen Stelle, wo die Notdurft verrichtet wird. Und deswegen sagen manche Ulama, dass man am Waschbecken die Basmala sprechen darf, weil sie ein anderer Bereich ist als die Stelle, an der man die Notdurft verrichtet. Und die Begründung dafür ist folgende: Wenn man in der Wüste ist, gibt es keine abgrenzenden Mauern um den Abort. Er beginnt an der Stelle, an der man sich entkleidet, um seine Notdurft zu verrichten. Auf Toiletten übertragen, bei denen der Abort neben dem Waschbecken ist, betrachten sie dies als zwei verschiedene Bereiche und sagen die Basmala am Waschbecken. Das natürlich, also offensichtlich problematisch, denn wenn wir einen einzigen Raum haben und auf der linken Seite befindet sich die Toilette, auf der rechten Seite das Waschbecken, ist das am Ende trotzdem ein Raum. Deswegen sagt der Autor, stärker ist allerdings die Ansicht, dass man die Basmala beim Waschbecken nicht sagen darf, wenn sich dieses Waschbecken im selben Raum wie die Toilette befindet und beide nicht voneinander abgetrennt sind. Das heißt, man braucht schon eine räumliche Trennung, denn in diesem Fall handelt es sich um einen einzigen Raum. In diesem Fall, das heißt, wenn es keine Abtrennung gibt und kann mit der Situation im Freien nicht verglichen werden. Also der Vergleich, das zu vergleichen mit der Situation innerhalb eines Raumes mit der Situation im Freien hinkt. Ja? Weil im Freien gibt es keine Räume, gibt es keine Wände, die den Eindruck vermitteln, dass man sich in einem Raum befindet. Aber innerhalb eines Raumes, wie der Begriff schon sagt, ist dies ja sehr wohl der Fall. Dann kommen wir zur nächsten Sunna-Handlung, und zwar das Waschen der Hände. Das Waschen der Hände erst einmal zu Beginn des Wudu. Zu Beginn des Wudu ist es eine Sunna, die Hände zu waschen. Beim Waschen der Hände unterscheidet man, sofern es sich nicht um das Händewaschen nach dem Aufwachen handelt, betreffend die Najasa drei Fälle. Also, noch einmal, wenn man den Wudu vollziehen möchte, aber nicht gerade vom Schlaf aufgewacht ist, dann unterscheiden wir drei Fälle. Nach dem Schlaf sind wir im nächsten Punkt, inshallah. Erstens, wenn man sich sicher ist, dass sich Najasa daran befindet, muss man die Hände waschen. Zweitens, wenn man sich sicher ist, dass sich keine Najasa daran befindet, ist es Sunna, die Hände zu waschen. Drittens, wenn man sich nicht sicher ist, ob sich daran Najasa befindet, ist es ebenfalls Mustahab, die Hände zu waschen. Wenn man also immer die Hände am Anfang des Wudu dreimal wäscht, ist man auf dem sicheren Weg und hat vielleicht sogar eine Pflicht umgesetzt, indem man etwaige Unreinheiten beseitigt hat. An sich ist das dreimalige Waschen der Hände zu Beginn des Wudu Sunnah. Das heißt, bevor man mit dem Gesicht anfängt zu waschen. Es wird aber dringend dazu geraten, damit man mit sauberen Händen alle anderen Körperteile waschen kann. Das war der erste Fall. Der zweite Fall ist nach dem Schlafen. Wenn man geschlafen hat, muss man nach dem Aufwachen seine Hände waschen. Und das ist auch die Ansicht der Zahiriyya. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْوَضُوءِ أَوْ فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهَا. Wenn jemand von euch vom Schlaf aufwacht, dann soll er seine Hand waschen, bevor er sie in sein Wudu-Wasser eintaucht. Denn ihr wisst nicht, wo eure Hände die Nacht verbracht haben. Dieser Begriff, die Nacht zu verbringen, wurde im Arabischen mit batat wiedergegeben. Und dieser Begriff, wie er auch übersetzt worden ist, weist im Hadith darauf hin, dass es sich um das in den Nachtschlaf handelt. Gemeint ist derjenige Schlaf, bei dem man das Bewusstsein verliert. Nur so ist es möglich, dass man nicht weiß, wo die Hand war. Man könnte also sein Geschlecht oder die Stelle, wo der Istijmar durchgeführt wird, berührt haben, wodurch Najasa an die Hand gelangt sein kann. Wenn man sie nun in Wasser eintaucht, kann dieses, wie bereits dargelegt, Najis werden. Nach der ersten Ansicht ist diese Pflicht auf den Nachtschlaf beschränkt. Das heißt, die erste Ansicht von Ulama, die Ansicht von Dawud al-Zahiri, sagt, dass es in diesem Hadith nur um den Schlaf geht, der bei Nacht stattgefunden hat. Und sie berufen sich offensichtlich auf die zuvor erwähnte Überlieferung im Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Nach der zweiten Ansicht müssen die Hände nach jedem Schlaf gewaschen werden, ob er bei Nacht oder bei Tag stattfindet. Das ist die Ansicht von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Und die Begründung lautet wie folgt. Sie sagen, im Hadith ist zwar die Rede vom Schlaf in der Nacht, doch geht es prinzipiell um die Art des Schlafens und nicht um die Tageszeit, bei welcher er erfolgt. Der Begriff Batat wurde lediglich angewandt, weil es in der Regel so ist. Ja, das ist das, das bedeutet, diese Ulama, sie haben gesagt, es geht um das hinter diesem Hadith zugrunde liegende Prinzip, nämlich, dass man nicht weiß, wo die Hand die Nacht verbracht hat. Und da spielt es keine Rolle, ob dies bei Nacht oder bei Tag geschieht. Die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam allerdings vom Schlaf in der Nacht gesprochen hat, begründen sie damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam lediglich denjenigen Fall des Schlafens erwähnt hat, der meistens der Fall ist. Und wenn es in der Gesetzgebung etwas gibt, was den Eindruck erweckt, also wenn es in den Gesetzestexten im Koran, der Sunna eine Aussage gibt, die den Eindruck erweckt, dass sie die Situation einschränkt, wie hier, das Schlafen nicht bei Nacht, nicht bei Tag, sondern nur bei Nacht, und diese Aussage aber nur deswegen getätigt worden ist, weil dies meistens der Fall ist, dann spielt diese Einschränkung keine Rolle. Und das ist diese Regel, wie sie auf Arabisch genannt wird. Al-lafzu idha kharaja makhraja al-ghalib lam yu'tabar mafhumuhu. Wie wir auch an anderer Stelle schon erklärt haben. طيب, dann kommen wir zur nächsten Sunna-Handlung, die sogenannte Madmada. Mit Madmada verstehen wir das Ausspülen des Mundes und auch den Istinshaq. Das ist auch eine Sunna-Handlung, die wir gleich erwähnen werden ebenfalls. Istinshaq ist das Ausspülen der Nase. Die Bedeutung. Das Ausspülen von Mund und Nase ist nicht nur Teil der Fitra, sondern, also nicht nur eine Fitra-Handlung, sondern auch eine Sunna-Handlung des Wudu. Das Ausspülen der Nase nennt man Istinshaq. Dasjenige des Mundes Madmada, was sprachlich bedeutet, das Wasser hin und her zu bewegen. Manche Gelehrte verstehen unter Madmada sprachlich auch das Ausspucken des Wassers nach dem Spülen. Nach dieser Ansicht darf man das Wasser also nicht schlucken. Ja? Also wenn wir unter Madmada verstehen, dass man das Wasser im Mund hin und her bewegt, dann hat man ja diesen Teil erfüllt, sobald man das Wasser im Mund einmal hin und her bewegt hat. Wenn man allerdings unter der Madmada, und dann dürfte man es auch schlucken, wenn man wollte, wenn man allerdings unter Madmada auch das Ausspucken versteht, dann dürfte man das Wasser nicht runterschlucken, weil dann wäre der Madmada nicht vollzogen. Und das ist auch die richtige Ansicht, da der Prophet es so zu machen pflegte. Und wir haben eine Regel, wenn wir uns bei einem Begriff nicht sicher sind, bedeutet es nur das eine oder zusätzlich noch das andere, dann schauen wir uns an, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam umgesetzt hat, und dann ist seine Umsetzung sozusagen die Definition dieses Begriffes oder dieser Handlung in diesem Fall. Ja, was ist das islamische Urteil, Hukum, über die Madmada? Madmada und Shaq sind nach der Mehrheit der Ulama Sunnah und nicht Wajib. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, darunter die Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya und auch eine Überlieferung über Imam Ahmad. Also finden wir quasi diese Ansicht in allen vier Rechtsschulen. Nach der zweiten Ansicht gehört das Spülen des Mund- und Nasenraumes zum Waschen des Gesichtes. Und wir wissen ja, dass das Waschen des Gesichtes fort ist, dann ist dementsprechend auch nach dieser Ansicht das Waschen des Mund- und Nasenraums ebenfalls fort. Und das ist die Ansicht der Zahiriyya und eine Überlieferung über Imam Ahmad, rahimahullah. Die folgenden Gelehrten sagten, dass die Madmada wajib ist. Muhammad ibn Abi Layla, es wird auch überliefert über Zuhri und Ishaq ibn Rahawayh, rahimahumullah ta'ala. طيب. Diejenigen Ulama, die sagen, dass die Matmata aus den Schach, also das Spülen des Mundes und des Mundraums und der Nase, zum Gesicht dazugehören, sie stützen sich auf folgende Überlieferung. Der Prophet alayhi salatu wassalam, heißt es in einem Hadith, sagte: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ. Wenn du den Wudu vollziehst, dann spüle deinen Mund aus. Und grundsätzlich gilt eine Aufforderung als Wajib. Sie sagen auch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer Mund und Nase ausgespült. Das ist die zweite Ansicht und ihre Begründung. Nach einer dritten Ansicht wird unterschieden. Der Nasenraum gehört zum Waschen des Gesichtes, das Innere des Mundes allerdings nicht. Und das ist eine Ansicht, eine Überlieferung über Imam Ahmad und manche Hadith-Gelehrter. Die bevorzugte Ansicht ist die erste, das heißt, dass das Waschen des Mundes und der Nase, des Nasenraumes, also Nasenhöhle und Mundraumes, Sunna ist beim Wudu. Und dies aus folgenden Gründen. Erstens. Allah tabaraka ta'ala ordnete uns im Koran al-Karim an, das Gesicht zu waschen. Das Gesicht ist sprachlich gesehen das, was ein Betrachter von außen sieht und beinhaltet somit weder den inneren Nasen- noch den Mundraum. Also im Arabischen heißt Gesicht Wajh. Und Wajh im Arabischen ist alles, was man frontal sehen kann an diesem Gesicht. Und dazu gehört also der Mundinnenraum und die Nasenhöhle nicht dazu. Und das ist die erste Sache. Allah subhanahu wa ta'ala hat also bei der Anordnung des Wudu nichts davon erwähnt. Und das weist darauf hin, dass es nicht dasselbe Urteil haben kann wie das Waschen des Gesichtes. Und das Waschen des Gesichtes Wajib ist, dann kann das andere nicht auch Wajib sein. Dann muss es also höchstens Mustahab sein. Zweitens, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über den Wudu befragt wurde, verwies er den Fragenden auf die entsprechende Ayah. Das heißt, einmal kam jemand zu ihm und fragte, wie soll ich den Wudu vollziehen? Dann sagt er zu ihm, Tawadda kama amarakallah. Vollziehe den Wudu so, wie Allah ihn dir angeordnet hat. Wenn also jemand den Koran aufschlägt, in Surat al-Ma'idah, Surah Nummer 5, und diese Ayah umsetzen will, kann er nicht darunter verstehen, dass er noch zusätzlich Mund und Nase hätte ausspülen müssen. Wäre Matmada und Istinshaq wajib, würde das bedeuten, dass die Information, die der Fragende aus der Aya entnehmen kann, unvollständig ist. Als hätte der Prophet auf etwas hingewiesen, was nicht ausreichend ist für ihn zur Umsetzung des Wudu. Und das kann nicht sein. Und was das Argument angeht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam habe Mund und Nase immer gewaschen, so hat er auch die Hände zu Beginn des Wudu immer gewaschen. Dennoch ist dies nicht wajib, wie zuvor erläutert. Und am sichersten ist es, beides, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nie zu unterlassen. Dann kommen wir zur Durchführung, zur Art und Weise der Durchführung der Madmada und des Istinshaq. Istinshaq nennt man übrigens das Einziehen des Wassers. Istinthar ist dann, wenn man es wieder aus der Nase herausdrückt. Nach dem Waschen der Hände spült man noch vor der Gesichtswaschung Mund und Nase aus. Es gibt drei Versionen. Erste Version: Man schöpft mit der rechten Hand dreimal Wasser und nimmt jedes Mal zuerst etwas davon in den Mund und zieht gleich anschließend ein wenig in die Nase ein. Das heißt, man nimmt einmal Wasser und teilt es auf Mund und Nase. Und beim zweiten Mal auch, bringt man auch. Das Wasser im Mund bewegt man hin und her und spuckt es dann wieder aus. Auch das Wasser in der Nase lässt man nicht einfach herauslaufen, sondern man schnaubt es aus. Diese erste Variante, nennt man auf Arabisch Wasl. Wasl heißt das Verbinden. Die zweite Variante heißt Fasl. Fasl heißt Trennen. Hier wird für sowohl den Mund als auch für die Nase separat dreimal geschöpft. Also man schöpft insgesamt sechsmal nach der zweiten Variante. Die dritte Variante ist eine Kombination aus Wasl und Fasl. Man schöpft mit beiden Händen Wasser und mit einer Hand spült man den Mund aus und mit der anderen die Nase. Die erste Variante ist die bevorzugte, da sie in den beiden Sahih-Werken überliefert wurde, also ausdrücklich überliefert wurde. Und das ist eine Ansicht, eine Version überliefert über Imam Malik, eine Version über Imam Shafi'i und ist auch die Ansicht mancher Gefährten von Imam Ahmad und einige Ansicht einiger Hadith-Gelehrter. Die zweite und dritte Variante gründen lediglich auf einem Verständnis aus einigen Hadithen. Die zweite Variante, wo man also Fassel macht, also insgesamt sechsmal schöpft, dreimal für den Mund, dreimal für die Nase, das ist die Ansicht der Mehrheit, die Ansicht der Hanafiya, manche Gefährten von Imam Malik. Die Imame der Schafi'i wählten diese Ansicht von Imam al-Shafi'i, also hatte wohl mehrere Ansichten. Das ist die Ansicht der Hanbaliyya laut Ibn Qudama, rahimallah in al-Mughni. Und sie stützen sich unter anderem auf eine Überlieferung, der es heißt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sowohl dreimal seinen Mund als auch dreimal seine Nase ausspült. Ja. Und wie heißt es? Und die dritte Ansicht versteht dies aus dem berühmten Hadith von Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu. Abdullah ibn Zayd ist einer der Sahaba, die in Sahih Bukhari und Muslim uns überliefert haben, die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzogen hat. Da das Wasser im Mund hin und her bewegt werden soll, ist es besser, bei der Matmada nicht zu viel Wasser zu verwenden, als Hinweis darauf. Der Istinshaq nach dem Schlafen. Die Nase auszuspülen ist auch eine Sunna nach dem Aufwachen aus dem Nachtschlaf. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von seinem Schlaf aufwacht, soll seine Nase dreimal ausspülen, denn ein Satan schläft nachts auf den Nasenlöchern. Und das zeigt, dass es am besten ist, wenn man aufwacht, dann den Wudu zu vollziehen. Sowieso will man dann beten, in der Regel sein Fajr-Gebet oder sein Nachtgebet oder was auch immer. Und dann hat man all diese Sachen erledigt. Dann kommen wir zum letzten Punkt für heute, inshallah ta'ala. Und zwar zum Istinshaq beim Fasten. Also zum Ausspülen der Nase beim Fasten. Warum wird das an dieser Stelle erwähnt, obwohl wir beim Thema Wudu sind? Die Antwort lautet, weil es an dieser Stelle gerade passt. Es ist gerade angebracht. Wir haben gesprochen über den Istinshaq beim Wudu. Und wo ist es dann im Fiqh am angebrachtesten über den Istinshaq nach dem Schlafen dann zu sprechen? Am besten auch gleich hier, weil es gibt kein extra Kapitel, was heißt, was irgendwie Fiqh-Regeln über das Schlafen, weil es geht ja beim Fiqh in erster Linie um die Ibadat. Und Istinshaq beim Fasten kann man hier erwähnen und auch beim Kapitel As-Siyam erwähnen. Das Fasten. Wer nicht fastet, soll den Istinshaq, also das Ausspülen der Nase, intensiv machen. Derjenige, der fastet, hingegen nicht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte nämlich: Asbighi al-wudu wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima. Führe den Wudu vollkommen durch, fahre durch deine Finger und spüle deine Nase tief aus, es sei denn, du fastest. Wir sehen hier folgende Regel bestätigt. Also erstmal, dass man aus diesem Hadith das entnehmen kann, was wir gesagt haben, ist ja mehr als offensichtlich. Aber wir sehen in diesem Hadith eine zugrunde liegende Regel, die sehr wichtig ist. Und sie lautet: Eine freiwillige Handlung auf Kosten der Pflichten vorzunehmen oder dafür sogar etwas Verbotenes in Kauf zu nehmen, ist unvernünftig. Eine freiwillige Handlung, wie zum Beispiel Istinshaq intensiv durchzuführen, auf Kosten der Pflichten vorzunehmen, wie zum Beispiel, dass das Fasten darunter leidet, oder dafür sogar etwas Verbotenes in Kauf zu nehmen, ist ja auch das Brechen des Fastens im Ramadan, ist ja etwas Verbotenes auch. So etwas ist unvernünftig, macht keinen Sinn. Darauf aufbauend dürfen Gelehrte, Richter und Imame in einer Angelegenheit etwas erlauben oder verbieten, um Wege zu Verbotenem zu schließen. Man nennt dies auf Arabisch Saddu al-Dhara'i', das heißt das Versperren der Wege. Gemeint ist das Versperren der Wege, die zu Verbotenem führen. Also wir haben etwas, was an sich nicht verboten ist. Wie das Ausspülen der Nase intensiv ist eigentlich sich nicht verboten, aber es kann zu Verbotenem führen, also hat der Prophet das für den Fastenden verboten. Darunter versteht man etwas, das gesetzlich gesehen an sich ja'iz ist, erlaubt ist, allerdings etwas zur Folge hat, was nicht im Sinne des Gesetzes ist. Und das ist auch die Ansicht der Malikiyah, Hanbaliyah und der Ahlul Hadith. Andere Ulama, andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, erlauben solche Schlussfolgerungen nicht. Das heißt, nicht alle Gelehrte folgen dem Prinzip von Sadd al-Dhara'i', und dazu gehören die Hanafiyya und die Shafi'iyya. Aber die Texte sprechen eine andere Sprache. Die religiösen Texte sprechen eine andere Sprache. Und so heißt es nämlich im Koran al-Karim: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und schmäht nicht diejenigen, die sie außer Allah anrufen. Beleidigt nicht diejenigen Gottheiten, die die Götzendiener außer Allah anrufen, damit sie nicht in Übertretung ohne Wissen Allah schmähen. Dasselbe gilt für die Ayah 104 in Surat al-Baqarah und die Ayah 24 Ayah 31 in Surat An-Nur 24 in Bezug auf den Fußschmuck. Das Verbot, die Eltern anderer zu verfluchen, und die Tatsache, dass Umar ibn Khattab, wie es in der Geschichte heißt, den Ridwan-Baum abschneiden ließ und vieles mehr. Für all diese Dinge sind Dinge, die Leute gemacht haben oder Sachen, die verboten worden sind, damit nicht andere verbotene Dinge geschehen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.